einen Flogger benutzen. Oder sie besser nach Strich und Faden versohlen, und zwar heftiger als beim letzten Mal. Hier, heute Abend. Ja, das klingt vielversprechend. Anna betrachtet ihre Finger. Kate, Elliot und Mia diskutieren die französische Küche, und Dad kehrt an den Tisch zurück. »Wo war er denn bloß?« »Für dich, Liebling, das Krankenhaus«, sagt er zu Grace. »Bitte fang doch schon mal ohne mich an«, meint Mom und reicht Anna eine der Platten. Es riecht lecker. Als Anna sich die Lippen leckt, regt sich bei mir sofort etwas im Schritt. Offenbar hat sie einen Bärenhunger. Sehr gut. Wenigstens etwas. Mom hat sich selbst übertroffen. Chorizo und Jakobsmuscheln mit gebratenem roten Paprika und Schalotten. Köstlich. Ich stelle fest, dass ich auch Hunger habe. Wahrscheinlich deshalb meine miese Laune. Doch als ich Anna beim Essen zusehe, bessert sie sich schlagartig. Grace kehrt mit besorgter Miene zurück. »Alles in Ordnung?«, fragt Dad, während wir sie geschlossen ansehen. »Nein, schon wieder ein Masernfall«, Grace seufzt. »Oh nein«, sagt Dad. »Doch bei einem Kind, schon der vierte in diesem Monat, würden die Leute ihre Kinder doch nur impfen lassen.« Grace schüttelt den Kopf. »Ich bin heilfroh, dass meine Kinder das nie durchmachen mussten. Das Schlimmste, was sie jemals hatten, waren die Windpocken, armer Elliot.« Die ganze Tischrunde schaut Elliot an, der mit vollem Mund innehält und dabei an eine wiederkäuende Kuh erinnert. Im Mittelpunkt zu stehen, ist ihm sichtlich unangenehm. Kavanagh wirft Grace einen fragenden Blick zu. »Christian und Mia hatten größeres Glück. Bei ihnen waren die Symptome so schwach, dass sie so gut wie keine Pusteln hatten.« »Jetzt hör schon auf, Mom.« »Hast du das Spiel der Mariners gesehen, Dad?« Offenbar ist Elliot ebenso an einem Themenwechsel interessiert wie ich. »Ich fasse es nicht, dass sie die Yankees geschlagen haben«, stöhnt Carrick. »Hast du dir das Spiel auch angeschaut, Superman?« wendet Elliot sich an mich. »Nein, aber ich lese den Sportteil. Die Mariners werden es noch weit bringen. Von den letzten 11 Spielen haben sie 9 gewonnen, also besteht noch Hoffnung.« Dad klingt richtig aufgeregt. »Diese Saison sind sie eindeutig besser als 2010«, füge ich hinzu. »Gutierrez im Mittelfeld war eine Wucht, diese Ballabgabe, wow!« Elliot reißt die Arme hoch, Kavanagh schmachtet ihn an wie eine liebeskranke Idiotin. »Und wie leben Sie sich in Ihrer neuen Wohnung ein, meine Liebe?« erkundigt sich Grace bei Anna. »Nun, wir haben erst eine Nacht dort verbracht, und ich muss noch alles auspacken, aber es gefällt mir, dass sie so zentral liegt. Bis zum Pike Place und zum Wasser ist es nur ein Katzensprung.« »Ach, dann wohnen Sie ja ganz in der Nähe von Christian«, stellt Grace fest. Moms Haushaltshilfe sammelt das Geschirr ein. Ich kann mir ihren Namen einfach nicht merken. Sie ist aus der Schweiz oder aus Österreich und hört nicht auf, mich anzuhimmeln und mit den Wimpern zu klimpern. »Warst du auch schon mal in Paris, Anna?« will Mia wissen. »Nein, aber ich würde gern mal hinfliegen.« »Wir haben unsere Flitterwochen dort verbracht«, sagt Mom. Sie und Dad wechseln über den Tisch hinweg einen Blick, den ich offen gestanden lieber nicht gesehen hätte. Anscheinend haben sie sich prächtig amüsiert. »Eine wunderbare Stadt, trotz der Pariser. Du solltest mit Anna mal hinfliegen, Christian«, verkündet Mia. »Ich glaube, London wäre die bessere Wahl für Anastasia«, schmettere ich den albernen Vorschlag meiner Schwester ab. Ich lege die Hand auf Annas Knie und lasse sie gemächlich ihren Oberschenkel hinaufwandern. Als ihr Kleid hochrutscht, folgen meine Finger. Ich will sie anfassen und dort berühren, wo eigentlich ihr Höschen sein sollte. Als mein Schwanz sich erwartungsvoll regt, muss ich ein Stöhnen unterdrücken und rutsche auf meinem Stuhl herum. Sie weicht zurück und schickt sich an, die Beine übereinander zu schlagen. Ich schließe die Hand um ihren Oberschenkel. Wehe dir. Anna trinkt einen Schluck Wein und erdolcht dabei die Haushälterin meiner Mutter, die gerade die Hauptspeise serviert, mit Blicken. »Und was war das Problem mit den Parisern? Konntest du sie nicht mit deinem berühmten Charme verzaubern?« Elliot versucht, Mia zu reizen. »Igitt, nein, und Monsieur Flaubert, dieser hässliche Knilch, für den ich gearbeitet habe, war ein fürchterlicher Tyrann, der alles und jeden dominieren musste.« Anna verschluckt sich an ihrem Wein. »Alles in Ordnung, Anastasia?« frage ich und gebe ihren Oberschenkel frei. Sie nickt, ihre Wangen sind hochrot. Ich klopfe ihr auf den Rücken und streichle zärtlich ihren Hals. Dominanter Tyrann. Ich? Die Vorstellung belustigt mich. Meine öffentliche Demonstration von Zuneigung bringt mir einen beifälligen Blick von mir ein. Mom hat ihr Spezialgericht gekocht. Beef Wellington, ein Rezept, auf das sie in London gestoßen ist. Ich muss gestehen, dass es fast so lecker ist wie das vor dem Frittieren in Buttermilch marinierte Backhähnchen, das es gestern gab. Trotz ihres Erstickungsanfalls greift Anna herzhaft zu. Es ist so schön, sie essen zu sehen. Wahrscheinlich hat sie nach unserem körperlich herausfordernden Nachmittag großen Hunger. Ich trinke einen Schluck Wein, während ich über weitere appetitanregende Betätigungen nachsinne. Mia und Kavanagh vergleichen die Vorzüge von St. Barth und Barbados, wo die Familie Kavanagh ihren Urlaub verbringen wird. Erinnerst du dich an Elliots Begegnung mit der Qualle? Ein spöttisches Funkeln in den Augen schaut Mia zwischen mir und Elliot hin und her. Ich kichere. Als er gekreischt hat wie ein Mädchen? Na klar. Hey, das hätte eine portugiesische Galeere sein können. Ich hasse Quallen. Die können einem jeden Spaß vermiesen. Elliot gerät richtig in Rage. Mia und Kate bekommen einen Lachkrampf und nicken zustimmend. Anna isst mit Appetit und lauscht dem Geplänkel. Inzwischen haben sich alle beruhigt und meine Familie benimmt sich nicht mehr so schrullig. Warum bin ich dann trotzdem angespannt? So etwas wie heute findet doch jeden Tag überall im ganzen Land statt. Familien versammeln sich um einen Tisch, um gutes Essen zu genießen und sich nett zu unterhalten. Bin ich so nervös, weil Anna hier ist? Mache ich mir Sorgen, sie könnten sie unsympathisch finden oder umgekehrt? Oder liegt es daran, dass sie sich morgen nach Georgia verpisst, ohne dass ich etwas davon wusste? Es ist äußerst verwirrend. Wie immer steht Mia im Mittelpunkt. Ihre Schilderungen des Lebens in Frankreich und der französischen Küche sind wirklich amüsant. Oh, Mom, les pâtisseries sont tout simplement fabuleuses. La tarte au pain de Monsieur Flaubert, c'est incroyable, sprudelt sie hervor. Mia, chérie, tu parles français, unterbreche ich sie. Nous parlons anglais ici, et bien l'exception, bien sûr, d'Eliot, il parle idiot couramment. Als Mia mit einem brüllenden Lachen den Kopf in den Nacken legt, lasse ich mich davon anstecken. Doch gegen Ende der Mahlzeit wird die Anspannung allmählich unerträglich. Ich will mit meinem Mädchen allein sein. Smalltalk halte ich nur begrenzt aus, selbst wenn es um meine eigene Familie geht. Und diese Grenze ist jetzt erreicht. Ich sehe Anna an und fasse sie am Kinn. Nicht auf der Lippe kauen, das ist mein Part. Außerdem muss ich einige grundsätzliche Punkte mit ihr klären, insbesondere ihre ungenehmigte Reise nach Georgia und dass sie mit Männern, die auf sie stehen, ausgeht. Wieder lege ich die Hand auf Annas Knie. Ich muss sie berühren. Ganz zu schweigen davon, dass sie sich nicht zu sträuben hat, wenn ich sie anfassen will, und zwar zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Ich beobachte ihre Reaktion, als meine Finger ihren Oberschenkel hinauf in Richtung höschenfreier Zone wandern. Ihr stockt der Atem, und sie kneift die Schenkel zusammen, so dass meine Finger nicht weiter können. Sie stoppt mich. So, jetzt ist das Maß voll. Ich muss uns vom Esstisch loseisen. Soll ich dich ein bisschen herumführen? Frage ich Anna, ohne ihr die Gelegenheit zu einer Antwort zu geben. Ihre Augen strahlen und ihr Blick ist ernst, als sie die Hand in meine legt. Entschuldigt uns, sagt sie zu Carrick, und dann ziehe ich sie aus dem Esszimmer. In der Küche machen Mia und Mom sauber. Ich will Anastasia den Garten zeigen, teile ich meiner Mutter gespielt fröhlich mit. Draußen ist meine Stimmung ganz unten und die Wut regt sich. Höschen, der Fotograf, Georgia. Wir überqueren die Terrasse und gehen die Stufen zum Rasen hinunter. Anna hält kurz inne, um die Aussicht zu bewundern. Ja, schon gut. Seattle, Lichter, der Mond, Wasser. Ich marschiere weiter über die riesige Rasenfläche zum Bootshaus meiner Eltern. »Bleib stehen, bitte«, fleht Anna. Ich tue es und sehe sie missmutig an. »Meine Schuhe, ich muss sie ausziehen.« »Nicht nötig«, herrsche ich sie an und schwinge sie mir blitzschnell über die Schulter. Sie schreit erschrocken auf. »Verdammt!« Ich verpasse ihr einen heftigen Klaps auf den Po. »Still«, zische ich und laufe weiter über den Rasen. »Wohin gehen wir?« jammert sie, während sie auf meiner Schulter auf- und niederwippt. »Ins Bootshaus.« »Wieso?« »Ich muss mit dir allein sein.« »Warum?« »Weil ich dich zuerst übers Knie legen und dich dann ficken werde.« »Aber wieso?« winselt sie. »Das weißt du genau«, fauche ich sie an. »Ich dachte, du bist der spontane Typ. Anastasia spontaner kann es kaum sein, das kannst du mir glauben.« Ich reiße die Tür zum Bootshaus auf und mache Licht. Als die Neonröhren surrend zum Leben erwachen, trage ich sie hinauf ins obere Zimmer, wo ich einen zweiten Lichtschalter betätige. Halogenlampen erhellen den Raum. Ich lasse Anna an meinem Körper hinuntergleiten und genieße es, wie sie sich anfühlt. Dann stelle ich sie auf die Füße. Ihr Haar ist dunkel und wild zerzaust. Ihre Augen schimmern im Lampenlicht, und ich weiß, dass sie kein Höschen anhat. Ich will sie. Jetzt. »Bitte schlag mich nicht«, flüstert sie. Ich verstehe kein Wort und starre sie fassungslos an. »Ich will nicht, dass du mich versohlst. Nicht hier und nicht jetzt. Bitte tu's nicht.« »Aber...« Mir fällt der Kinnladen herunter. »Deshalb sind wir doch hier.« Sie hebt die Hand, und im ersten Moment weiß ich nicht, was sie vorhat. Die Dunkelheit regt sich, zieht sich um meine Kehle zusammen und droht, mich zu ersticken, falls sie mich anfassen sollte. Doch sie legt nur die Finger auf meine Wange und streicht damit langsam bis hinunter zum Kinn. Mit der anderen Hand zerzaust sie mein Haar. Stöhne ich auf und weiß nicht, ob es Angst oder Begierde ist. Atemlos verharre ich am Rand des Abgrunds. Als ich die Augen wieder öffne, tritt sie auf mich zu und presst ihren Körper an meinen. Sie packt mit beiden Fäusten mein Haar, zieht sanft daran und streckt mir ihre Lippen entgegen. Und ich beobachte sie dabei wie ein Außenstehender, der nicht in seinem Körper ist. Ich bin Zuschauer. Unsere Lippen berühren sich, und ich schließe die Augen, als sie die Zunge in meinen Mund schiebt. Mein Stöhnen durchbricht den Zauber, den sie auf mich ausübt. Anna. Ich schlinge die Arme um sie. Als ich ihren Kuss erwidere, lege ich 2 Stunden der Angst und Anspannung hinein. Meine Zunge ergreift Besitz von ihr, stellt wieder eine Verbindung her. Meine Hände umklammern ihr Haar, und ich genieße ihren Geschmack, ihre Zunge und die Nähe ihres Körpers, während mein eigener Feuer fängt wie eine Benzinlache. Fuck! Als ich mich von ihr löse, atmen wir beide mühsam. Ihre Hände umfassen meine Arme. Ich kenne mich nicht mehr aus. Eigentlich wollte ich sie versohlen, aber sie hat Nein gesagt. Wie vorhin am Esstisch. »Was machst du mit mir?«, frage ich. »Ich küsse dich.« »Aber du hast Nein gesagt.« »Was?« Sie ist irritiert. Vielleicht hat sie ja auch vergessen, was passiert ist. »Unter dem Tisch, mit deinen Beinen. Aber wir saßen bei deinen Eltern zu Tisch.« »Niemand hat sich mir jemals verweigert. Und das ist heiß, unglaublich heiß. Und so völlig anders.« Ich schließe die Hand um ihren Po und ziehe sie an mich. Ich muss die Kontrolle zurückgewinnen. »Du bist also sauer und gleichzeitig scharf auf mich, weil ich Nein gesagt habe?« Ihre Stimme klingt kehlig. »Ich bin sauer, weil du Georgia mit keiner Silbe erwähnt hast. Ich bin sauer, weil du mit diesem Typen etwas trinken warst, der versucht hat, dich anzumachen, als du betrunken warst. Der, der dich mit einem praktisch Wildfremden allein gelassen hat, als dir übel wurde. Was ist das für ein Freund?« »Und ich bin sauer, weil du die Beine zusammengepresst hast.« »Und du hast kein Höschen an.« Meine Finger schieben ganz langsam ihr Kleid die Beine hinauf. »Ich will dich. Und zwar jetzt auf der Stelle. Und wenn du mir schon nicht erlaubst, dich zu versohlen, was du verdient hättest, werde ich dich zumindest auf dieser Couch dort vögeln, und zwar nur zu meinem eigenen Vergnügen und nicht zu deinem.« Ich drücke sie an mich und stelle fest, dass sie keucht, als ich mit der Hand durch ihr Schamhaar fahre und den Mittelfinger in sie hineingleiten lasse. Erotisch Lüsternes steigt aus ihrer Kehle auf. Sie ist so bereit. »Das gehört mir. Mir ganz allein. Ist das klar?« Ich bewege meinen Finger hinein und hinaus und halte sie fest. Ihre Lippen öffnen sich erschrocken und voller Begierde. »Ja, nur dir allein«, flüstert sie. »Ja, mir. Und ich sorge dafür, dass du das niemals vergisst, Anna.« Ich werfe sie auf die Couch, öffne meine Hose und lege mich auf sie, so dass sie sich nicht mehr bewegen kann. »Hände auf den Kopf«, befehle ich mit zusammengebissenen Zähnen, dränge mich auf den Knien zwischen ihre Beine, um sie weiter zu spreizen, und hole ein Kondom aus der Innentasche meines Jacketts. Das Jackett selbst werfe ich auf den Boden. Ohne sie aus den Augen zu lassen, öffne ich das Päckchen und rolle das Kondom über meinen Schwanz. Anna legt die Hände auf den Kopf und beobachtet mich. Ihre Augen schimmern vor Verlangen. Als ich mich über sie beuge, windet sie sich und reckt mir einladend und verführerisch ihre Hüften entgegen. Wir haben nicht viel Zeit. Es wird ein kurzes Vergnügen werden und eines, das nur für mich allein gedacht ist, nicht für dich, verstanden? Du wirst nicht kommen, sonst werde ich dich versohlen, teile ich ihr mit. Ich sehe ihr in die weit aufgerissenen Augen und stoße dann zu, schnell und hart. Wie immer schreit sie vor Lust auf. Ich drücke sie nach unten, damit sie sich nicht rühren kann, fange an, sie zu ficken, sie zu benutzen. Doch sie reckt mir weiter gierig das Becken entgegen, Stoß um Stoß, und feuert mich an. Oh, Anna, ja, Baby. Sie erwidert jede meiner Bewegungen, passt sich mir an, immer wieder und wieder. Oh, wie sie sich anfühlt. Und ich bin verloren, in ihr, in ihrem Geruch. Und ich weiß nicht, ob es an meiner Wut, an meiner Anspannung oder an... Yes, ich komme mit Wucht, der Verstand ist abgeschaltet, als ich in ihr explodiere. Ich halte inne, fülle sie aus, nehme sie in Besitz, erinnere sie daran, dass sie mir gehört. Fuck. Das war doch... Ich ziehe mich aus ihr zurück und richte mich zur Knieposition auf. Wage es nicht, es dir selbst zu machen. Ich will, dass du frustriert bist. Meine Stimme ist heiser und tonlos. Denn genau so fühle ich mich, wenn du nicht mit mir redest und mir verwehrst, was mir gehört. Sie nickt. Sie liegt ausgestreckt unter mir. Weil ihr das Kleid bis zur Taille hochgerutscht ist, kann ich sehen, dass sie weit geöffnet, feucht und voller Begierde ist. Sie sieht ganz und gar aus wie die Göttin, die sie auch ist. Ich stehe auf, entferne das lästige Kondom, verknote es, ziehe mich an und hebe mein Jackett vom Boden auf. Dann hole ich tief Luft. Jetzt bin ich ruhiger, viel ruhiger. Fuck, das war toll. Wir sollten zurück zum Haus gehen. Sie setzt sich auf und mustert mich mit dunklen, undurchdringlichen Augen. Mein Gott, sie ist hinreißend. Hier, zieh es an. Ich fische ihr Spitzenhöschen aus der Jackentasche und reiche es ihr. Ich glaube, dass sie ein Lachen unterdrücken muss. Ja, ja, Spiel vorbei. Ein Punkt an sie, Miss Deal. Christian, ruft Mia von unten. Mist. Gerade noch rechtzeitig. Herrgott, manchmal raubt sie einem den letzten Nerv. Besorgt beobachte ich, wie Anna in ihr Höschen schlüpft. Mit einem strafenden Blick in meine Richtung steht sie auf, streicht ihr Kleid glatt und kämmt sich mit den Fingern das Haar. »Hier oben, Mia«, antworte ich. »Tja, Miss Steele, ich fühle mich zwar besser, aber versohlen würde ich sie am liebsten immer noch. Ich finde nicht, dass ich es verdient habe, Mr. Gray, insbesondere nachdem ich mir ihren grundlosen Übergriff habe gefallen lassen. Grundlos, sie haben mich geküsst. Angriff ist nun mal die beste Verteidigung. Verteidigung wogegen? Gegen sie und ihre juckenden Finger. Sie muss ein Lächeln unterdrücken. Mias Absätze klappern auf der Treppe. Aber es war erträglich, oder? Frage ich. Anna grinst hämisch. Nur schwer. Oh, hier seid ihr, verkündet Mia und strahlt uns beide an. 2 Minuten früher und es hätte richtig peinlich werden können. Ich habe Anastasia ein bisschen herumgeführt. Als ich Anna die Hand hinhalte, greift sie danach. Am liebsten würde ich ihre Fingerknöchel küssen, begnüge mich aber mit einem leichten Drücken. »Kate und Elliot wollen gehen. Ist es zu fassen? Diese zwei, sie können kaum die Finger voneinander lassen. Was habt ihr denn hier oben getrieben?« Ich habe Anastasia meine Ruderpokale gezeigt. Mit der freien Hand zeige ich auf die vergoldeten Blechstatuetten aus meinen Rudertagen in Harvard, die ordentlich aufgereiht auf Regalen am anderen Ende des Zimmers stehen. »Komm, lass uns runtergehen und uns von Kate und Elliot verabschieden.« Mia dreht sich um und ich lasse Anna den Vortritt. Doch bevor wir unten sind, gebe ich ihr noch einen Klaps auf den Po. Sie unterdrückt einen Aufschrei. »Ich werde es wieder tun, Anastasia, und zwar bald«, flüstere ich ihr ins Ohr, nehme sie in die Arme und küsse sie aufs Haar. Hand in Hand überqueren wir den Rasen in Richtung Haus. Unterdessen redet Mia wie ein Wasserfall. Es ist ein schöner Abend, es war sogar ein schöner Tag. Ich bin froh, dass Anna meine Familie kennengelernt hat. Warum habe ich das nicht schon früher getan? Weil ich nie gewollt habe. Als ich Annas Hand drücke, schenkt sie mir einen schüchternen Blick und ein ach so süßes Lächeln. In der anderen Hand habe ich ihre Schuhe. An den Steinstufen bücke ich mich und ziehe ihr die Sandalen an. »So«, stelle ich fest, als ich fertig bin. »Oh, vielen Dank, Mr. Gray«, erwidert sie. Das Vergnügen ist und war ganz auf meiner Seite. Dessen bin ich mir bewusst, Sir, neckt sie mich. »Oh, ihr beide seid so süß«, flötet Mia, als wir in die Küche gehen. Anna wirft mir einen Seitenblick zu. Im Flur schicken sich Kavanagh und Elliot gerade zum Aufbruch an. Anna umarmt Kate, die sie beiseite nimmt und leise und aufgeregt auf sie einredet. »Was zum Teufel wird hier gespielt?« Elliot fasst Kavanagh am Arm und meine Eltern winken ihnen nach, als sie in Elliots Pickup steigen. »Wir sollten auch aufbrechen. Denk an deine Vorstellungsgespräche morgen. Wir müssen noch in ihre neue Wohnung fahren und es ist schon kurz vor 11.« »Keiner von uns hätte je gedacht, dass er jemals eine Frau finden würde«, sprudelt Mia hervor und fällt Anna um den Hals. »Oh, was soll denn jetzt dieser Mist?« »Passen Sie gut auf sich auf, liebe Anna«, sagt Grace und lächelt mein Mädchen herzlich an. Ich ziehe Anna an mich. »Wenn wir sie weiter so mit Zuneigung überschütten, sucht sie am Ende vor Angst noch das Weite oder wird bloß verwöhnt.« »Spar dir deine Neckereien, Christian«, weist Grace mich wie immer zurecht. »Mom«, ich küsse sie rasch auf die Wange. »Danke, dass du Anna eingeladen hast. Mir ist einiges klar geworden.« Nachdem Anna sich von meinem Dad verabschiedet hat, gehen wir zum Audi, wo Taylor schon wartet und ihr die rückwärtige Tür aufhält. »Sieht ganz so aus, als würde meine Familie dich mögen«, merke ich an, als ich hinten neben Anna sitze. Die Lichter von der Veranda meiner Eltern spiegeln sich in ihren Augen, aber ich kann nicht herausfinden, was sie denkt. Ihr Gesicht liegt im Schatten, als Taylor den Wagen geschickt auf die Straße lenkt. Im Schein einer Straßenlaterne sehe ich, dass sie mich anstarrt. Sie ist angespannt. Etwas stimmt da nicht. »Was ist?«, frage ich. Zunächst antwortet sie nicht, und als sie endlich das Wort ergreift, ist ihr Tonfall bedrückt. »So wie ich die Sache sehe, hast du dich verpflichtet gefühlt, mich deinen Eltern vorzustellen. Hätte Elliot Kate nicht gebeten, mitzukommen, hättest du es ganz bestimmt nicht getan.« »Verdammt.« Sie kapiert es einfach nicht. Es war für mich das erste Mal, und ich war nervös. Sie muss doch inzwischen begreifen, dass sie nicht hier wäre, wenn ich es nicht wollte. Während wir weiterfahren und sich das Licht der Straßenlaterne mit Schatten abwechselt, wirkt ihre Miene abweisend und bestürzt. Gray, offenbar reicht das nicht. Ich bin überglücklich, dass du meine Eltern kennengelernt hast, Anastasia. Woher kommen nur diese ständigen Selbstzweifel? Das ist mir ein echtes Rätsel. Du bist so eine starke und unabhängige Frau und trotzdem denkst du immer so negativ über dich. Hätte ich nicht gewollt, dass du sie kennenlernst, wärst du jetzt nicht hier. Du dachtest allen Ernstes den ganzen Abend lang, ich hätte dich nur mitgenommen, weil ich mich unter Druck gesetzt gefühlt habe? Ich schüttle den Kopf und drücke noch einmal aufmunternd ihre Hand. Sie wirft einen verlegenen Blick auf Taylor. Mach dir keine Sorgen um Taylor und beantworte meine Frage. Ja, das dachte ich, und noch etwas. Ich habe nur mit Georgia angefangen, weil Kate die ganze Zeit von Barbados geredet hat. Endgültig entschieden hatte ich mich noch nicht. Willst du deine Mutter denn besuchen? Ja. Wieder meldet sich die Angst. Will sie Schluss machen? Wenn sie nach Georgia fliegt, könnte ihre Mutter sie überreden, sich jemand passenderen zu suchen. Jemanden, der, wie sie selbst, an die Romantik glaubt. Und da habe ich eine Idee. Sie kennt meine Sippe, ich kenne Ray. Vielleicht sollte ich ihre Mutter, die unverbesserliche Romantikerin, ja auch kennenlernen, sie um den Finger wickeln. Darf ich mitkommen? Frage ich, wohlwissend, dass sie Nein sagen wird. Ich glaube, das ist keine besonders gute Idee, erwidert sie, überrascht von meinem Vorschlag. Wieso nicht? Ich wollte ein bisschen Abstand gewinnen, es war alles ziemlich intensiv, deshalb dachte ich, es wäre gut, in Ruhe über alles nachzudenken. Scheiße, sie will mich wirklich verlassen. Ich bin zu intensiv? Sie lacht. Gelinde gesagt, ja. Verdammt, ich liebe es, sie zum Lachen zu bringen, selbst wenn es auf meine Kosten geht. Außerdem erleichtert es mich, dass sie ihre Schlagfertigkeit nicht verloren hat. Vielleicht will sie mich ja doch nicht verlassen. Lachen Sie mich etwa aus, Miss Steele, necke ich sie. Das würde ich niemals wagen, Mr. Gray. Ich glaube eher, sie wagen es sehr wohl und noch dazu ziemlich oft. Du bist unglaublich komisch. Komisch? Allerdings. Sie nimmt mich auf den Arm. Eine völlig neue Erfahrung. Im Sinne von merkwürdig oder von witzig? Ziemlich viel von dem einen und ein klein bisschen vom anderen. Wovon mehr? Darauf musst du schon selbst kommen. Ich seufze. Ich bin nicht sicher, ob ich in deiner Nähe auf irgendetwas kommen kann, Anastasia. Mein Tonfall ist suffisant. Worüber musst du denn in Georgia nachdenken? Über uns. Fuck. Du hast doch gesagt, du willst es versuchen. Ich weiß. Hast du plötzlich Zweifel? Vielleicht. Noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wieso, Anastasia? Hake ich nach. Sie zuckt die Achseln und zieht die Mundwinkel nach unten. Ich hoffe, dass sie es als beruhigend empfindet, wenn ich ihre Hand halte. Erzähl mir, was in dir vorgeht, Anastasia. Ich will dich nicht verlieren. Diese letzte Woche war die schönste in meinem Leben. Ich will immer noch mehr, flüstert sie. Oh nein, nicht wieder die alte Leier. Was will sie von mir hören? Ich weiß, ich werde es versuchen. Ich umfasse ihr Kinn. Für dich, Anastasia, werde ich es versuchen. Immerhin habe ich dich gerade zu meinen Eltern mitgenommen, verdammt. Plötzlich öffnet sie ihren Sicherheitsgurt und ehe ich mich versehe, sitzt sie auf meinem Schoß. Was soll das jetzt schon wieder? Ich verharre reglos, als sie mir die Arme um den Hals legt und ihre Lippen mir einen Kuss entlocken, bevor die Dunkelheit eine Chance hat, sich zu regen. Meine Hände gleiten ihren Rücken hinauf, bis ich ihren Kopf umfasse. Ich erwidere ihre Leidenschaft, erkunde ihren unglaublich süßen Mund und suche nach Antworten. Ihre plötzliche Zuneigungsbekundung ist so absolut entwaffnend und ungewohnt und verwirrend. Ich dachte, sie wolle weg von mir, und jetzt sitzt sie auf meinem Schoß und turnt mich an, schon wieder. Ich habe noch nie, nie, geh nicht, Anna. Bleib heute Nacht bei mir, wenn du jetzt gehst, sehe ich dich die ganze Woche nicht, bitte, flüstere ich. Ja, murmelt sie. Und ich werde es auch versuchen, ich werde den Vertrag unterschreiben. Oh, Baby. Tu es erst nach deiner Rückkehr aus Georgia, überleg es dir gut, Baby. Ich möchte, dass sie es freiwillig macht. Sie soll sich nicht von mir unter Druck gesetzt fühlen. Zumindest denkt ein Teil von mir so. Der Vernunftbegabte. Das werde ich, erwidert sie und kuschelt sich an mich. Diese Frau fesselt mich so unbeschreiblich. Ironie des Schicksals, Gray? Wieder würde ich am liebsten vor lauter Glück und Erleichterung loslachen. Aber ich halte sie nur fest und atme ihren köstlichen, tröstenden Duft. Du solltest angeschnallt sein, tadle ich sie, will jedoch nicht, dass sie sich umsetzt. Also verharrt sie in meiner Umarmung und schmiegt ihren Körper zunehmend entspannt an mich. Die Dunkelheit in mir schweigt, ist in ihre Schranken gewiesen. Meine widerstreitenden Gefühle bringen mich noch um den Verstand. Was will ich von ihr? Welche Bedürfnisse spricht sie in mir an? So war es zwischen uns eigentlich nicht geplant. Nur, dass ich sie so gern in die Arme nehme, sie umfange, so wie jetzt. Ich küsse ihr Haar, lehne mich zurück und genieße die Fahrt nach Seattle. Taylor stoppt vor dem Eingang des Escala. Wir sind zu Hause, flüstere ich Anna zu. Obwohl ich sie nur ungern loslasse, hebe ich sie auf ihren Sitz. Taylor öffnet ihre Tür und kurz darauf steht sie neben mir am Eingang des Gebäudes. Sie erschaudert. »Wieso trägst du keine Jacke?«, frage ich, ziehe meine aus und lege sie ihr über die Schultern. »Sie liegt in meinem neuen Wagen«, antwortet sie gähnend. »Müde, Miss Steele?« »Ja, Mr. Gray, ich hätte nie gedacht, dass ich mich jemals einem anderen Menschen so unterwerfen werde.« »Tja, wenn du Pech hast, war das nicht die letzte Lektion für heute.« »Falls ich kein Pech habe.« Auf dem Weg nach oben ins Penthouse lehnt sie sich an die Wand des Aufzugs. In meiner Jacke sieht sie klein, zierlich und sexy aus. Wenn sie ihr Höschen nicht anhätte, könnte ich sie gleich hier nehmen. Ich strecke die Hand aus und befreie ihre Lippe von den Zehen. Eines Tages werde ich dich in diesem Aufzug vögeln, Anastasia. Aber heute bist du todmüde, deshalb sollten wir uns lieber ans Bett halten. Ich beuge mich hinunter und klemme sanft ihre Unterlippe zwischen meine Zähne. Sie schnappt nach Luft und erwidert die Geste, indem sie mich mit den Zähnen in die Oberlippe zwickt. Es fährt mir zwischen die Beine. Ich will mit ihr ins Bett gehen und mich in ihr verlieren. Nach unserem Gespräch im Auto muss ich mich vergewissern, dass sie wirklich mir gehört. Als wir den Aufzug verlassen, biete ich ihr etwas zu trinken an. Sie lehnt ab. Gut, dann lass uns zu Bett gehen. Sie wirkt überrascht. Wie? Stinknormaler alter Blümchensex? Blümchensex ist weder alt, noch stinkt er. Offen gesagt, mag ich ihn eigentlich ganz gerne. Seit wann das denn? Seit letzten Samstag. Wieso? Hattest du auf etwas Exotischeres gehofft? Oh nein, mein Bedarf an Exotik ist für heute gedeckt. Sicher? Wir haben hier so gut wie jede Spielart im Programm. Ich werfe ihr einen lüsternen Blick zu. Das habe ich gemerkt. Sie zieht eine zart geschwungene Augenbraue hoch. Kommen Sie, Miss Steele, Sie haben einen wichtigen Tag vor sich. Je schneller Sie im Bett sind, umso schneller habe ich Sie gevögelt und umso schneller kriegen Sie Ihren Schönheitsschlaf. Sie sind ein Romantiker, wie er im Buche steht, Mr. Gray. Und Sie haben ein loses Mundwerk, Miss Steele, das ich Ihnen womöglich auf die eine oder andere Art werde stopfen müssen. Yes, dazu würde mir schon etwas einfallen. Als ich die Schlafzimmertür schließe, fühle ich mich viel befreiter als vorhin im Auto. Sie ist noch hier. Hände nach oben, befehle ich, und sie gehorcht. Ich lange nach dem Saum ihres Kleids und ziehe es ihr über den Körper, so dass die wunderschöne Frau zum Vorschein kommt, die sich darunter verbirgt. Tada! Ich bin ein Zauberkünstler. Anna applaudiert kichernd. Ich verbeuge mich genüsslich und theatralisch und lege das Kleid auf einen Stuhl. »Und was für ein Trick kommt als nächstes?«, fragt sie mit funkelnden Augen. »Den, meine liebe Miss Steele, werde ich Ihnen schon noch zeigen. Marsch ins Bett!« »Was meinen Sie, Mr. Gray? Könnte ich vielleicht ausnahmsweise so tun, als wäre ich nicht leicht rumzukriegen?« Sie neigt den Kopf zur Seite, so dass ihr das Haar über die Schulter fällt. »Ein neues Spiel. Sehr interessant.« »Tja, die Tür ist zu, das heißt, es wird nicht ganz einfach werden, sich mir zu entziehen. Ich bin aber gut im Verhandeln,« erwidert sie leise, jedoch entschlossen. »Ich auch.« »Also, was ist hier los? Hat sie keine Lust? Ist sie zu müde? Was soll das? Willst du etwa nicht vögeln?« frage ich verdattert. »Nein«, flüstert sie. »Oh, das ist aber enttäuschend.« Sie schluckt und fügt schüchtern hinzu: »Ich will, dass wir miteinander schlafen.« Ich starre sie ratlos an. »Was genau meint sie damit?« »Miteinander schlafen? Das tun wir doch die ganze Zeit. Das ist ja nur ein anderer Ausdruck für Ficken.« Sie mustert mich mit ernster Miene. »Mist. Ist das Ihre Vorstellung von mehr? Dieser dämliche Herzchen- und Blümchenkitsch? Wir betreiben hier Wortklauberei, oder etwa nicht? Es muss einfach Wortklauberei sein. Anna, ich...« »Was erwartet sie bloß von mir? Ich dachte, das würden wir die ganze Zeit schon tun.« »Ich will dich berühren.« »Fuck.« Ich weiche zurück, als die Dunkelheit mir den Brustkorb einschnürt. »Bitte«, haucht sie. »Nein, nein, habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Ich ertrage es nicht, berührt zu werden. Ich kann nicht, niemals.« »Oh nein, Miss Steele, ich habe heute Abend schon genug Zugeständnisse gemacht. Die Antwort lautet nein.« »Nein«, hakt sie nach. »Nein.« Einen Moment lang würde ich sie am liebsten nach Hause schicken. Oder nach oben. Jedenfalls irgendwohin, wo sie nicht in meiner Nähe ist, nicht hier. Fass mich nicht an. Sie betrachtet mich zweifelnd und ich denke daran, dass sie morgen verreist und ich sie eine Weile nicht sehen werde. Dann seufze ich. Das wird mir jetzt endgültig zu viel. »Du bist müde, ich bin müde, lass uns einfach ins Bett gehen.« »Also ist Berühren ein Hard Limit für dich?« »Ja, aber das ist nichts Neues.« »Dann sag mir wenigstens, warum.« Damit will ich mich nicht auseinandersetzen. Ich weigere mich, darüber zu sprechen, ein für allemal. Bitte, Anastasia, lass es für heute gut sein. Enttäuschung steht dir ins Gesicht geschrieben. Aber es ist wichtig für mich. Scheiße, murmle ich. Ich hole ein T-Shirt aus der Kommode und werfe es ihr zu. Ihr zieh das an und geh ins Bett. Warum erlaube ich ihr überhaupt, bei mir zu schlafen? Allerdings ist es nur eine rhetorische Frage, weil ich die Antwort schon kenne. Deshalb, weil ich neben ihr besser schlafen kann. Sie ist meine Traumfängerin. Sie hält die Albträume in Schach. Anna wendet sich ab, zieht den BH aus und schlüpft in mein T-Shirt. Habe ich ihr heute Nachmittag im Spielzimmer nicht ausdrücklich verboten, ihren Körper vor mir zu verstecken? »Ich muss ins Badezimmer«, sagt sie. »Jetzt fragst du mich plötzlich um Erlaubnis, ja?« »Nein.« »Du weißt, wo das Badezimmer ist, Anastasia. Du brauchst meine Erlaubnis nicht. Nicht heute, in diesem Stadium unseres merkwürdigen Arrangements.« Ich knöpfe mein Hemd auf und ziehe es aus. Während ich mich mühsam beherrsche, hastet sie aus dem Schlafzimmer. Was ist nur in sie gefahren? Ein Abend bei meinen Eltern und schon erwartet sie Liebesschwüre, Sonnenuntergänge und bescheuerte Spaziergänge im Regen? Das entspricht mir nicht. Ich habe es ihr unmissverständlich klargemacht. Romantik ist nicht mein Ding. Mit einem tiefen Seufzer schlüpfe ich aus der Hose. Nur, sie will mehr. Sie wünscht sich diesen ganzen Romantikmist. Fuck. Ich schmeiße meine Hose in den Wäschekorb im Wandschrank, ziehe eine Pyjamahose an und kehre zurück ins Schlafzimmer. Es wird nicht klappen, Gray. Ich will aber, dass es klappt. Du solltest mit ihr Schluss machen. Nein. Ich werde es schaffen, irgendwie. Der Radiowecker zeigt 23.46 Uhr an. Das Bett ruft. Ich schaue nach, ob dringende E-Mails auf meinem Smartphone eingegangen sind. Nichts. Dann klopfe ich kräftig an die Badezimmertür. »Komm rein«, nuschelt Anna. Sie putzt sich die Zähne und hat buchstäblich Schaum vor dem Mund. Mit meiner Zahnbürste. Während ich neben ihr stehe, spuckt sie den Schaum ins Waschbecken. Wir starren einander im Spiegel an. Ihre Augen funkeln schalkhaft. Sie spült die Zahnbürste aus und reicht sie mir wortlos. Als ich sie in den Mund stecke, scheint sie sehr zufrieden mit sich zu sein. Und im nächsten Moment löst sich die Anspannung von vorhin in Luft auf. Einfach so. »Tu dir keinen Zwang an und nimm ruhig meine Zahnbürste«, bemerke ich spitz. »Danke, Sir.« Sie lächelt und ich glaube schon, dass sie jetzt einen Knicks macht. Doch sie geht hinaus und lässt mich in Ruhe meine Zähne putzen. Als ich ins Schlafzimmer komme, liegt sie schon ausgestreckt unter der Decke. Sie sollte unter mir liegen. Eigentlich habe ich mir den heutigen Abend ein bisschen anders vorgestellt. Mein Tonfall ist schmollend. Stell dir vor, wie es wäre, wenn ich zu dir sagen würde, du darfst mich nicht anfassen, entgegnet sie, streitlustig wie immer. Sie wird es nicht auf sich beruhen lassen. Ich setze mich aufs Bett. Ich habe es dir doch erklärt, Anastasia. Komplett abgefuckt. Ich hatte einen ziemlich üblen Start ins Leben. Du willst dich damit nicht belasten. Weshalb solltest du auch? Niemand sollte sich mit einer solchen Scheiße belasten müssen. Weil ich dich besser kenne.